Zum Nationalfeiertag der Schweiz gab der Vertreter des Pyongyanger Büros der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit des Schweizerischen Außenministeriums in der DVK, Thomas Fischler, am 1. August im Taedonggangho Clubhaus für das Diplomatische Korps in Pyongyang ein Bankett. Dazu wurden eingeladen der DVK-Vizeaußenminister Han Song-ryul, die zuständigen koreanischen Mitarbeiter, ausländischen Diplomaten und die Vertreter der internationalen Organisationen in der DVK. Zugegen waren dabei die Mitarbeiter des Büros der DEZA.